Es war 1987, als ich auf die Welt kam. Das Licht der Welt erblickte, doch es war seltsam. Ich war von Natur schwer ziehbar einzuschätzen. Schon als kleines Kind war ich der Führer an Spielplätzen. Ich war den anderen weit voraus, was Sex betrifft. Wusste schon mit 5, wo der Gegenpunkt bei der Frau ist. Alle waren erstaunt, ich war theoretisch weit, doch praktisch noch zu schüchtern und auf jeden Fall noch unreif. Ja. Ich war ein Außenseiter, weil ich der Beste war, schlug mich die Neider. Mit 7 Jahren bekam ich einen Hamster, warf ihn in die Luft, ohne aufzufangen. Lag er da, quer stets gelebt, ich hab mich geschämt. Mama hat geschimpft, weil ich diesen Hamster quäl. Ein paar Jahre später bekam ich ein paar Mäuse. 5 Stück in der Zahl, lebt nicht bis heute. Das nennt man Kindheit, weil man kein Kind bleibt. Das war die schwerste Zeit, doch sie ist lang vorbei. Das nennt man Kindheit, weil man kein Kind bleibt. Das war die schwerste Zeit, doch sie ist lang vorbei. Dann kam die Zeit, der Augenarzt schreit: Du brauchst eine Brille, tut mir leid. Das war das Ende, keiner nahm mich ernst. Jeder machte wegen meiner Brille einen Scherz. Außenseiter Nummer 1, doch mehr war es egal. Ich hab mir damals schon geschworen, ich werde Rapstar. Und guck mich an, der Untergrund verbrennt, weil es keinen Bengel gibt, der mich noch nicht kennt. Meine alten Klassenkameraden würden staunen. Der Junge aus der Mülltonne macht euer Leben grau. Denn ihr Neider habt mir meine Kindheit versaut. Und jetzt bin ich der Karlsruher Standard. Mit Verlaub, Kindheit geraubt und verstaubt war sie lang. Deswegen sagt man, Männer sind 2 Jahre hinten dran. Warum muss man immer daran denken? Wieso können wir uns nicht gegenseitig Liebe schenken? Das nennt man Kindheit, weil man kein Kind bleibt. Das war die schwerste Zeit, doch sie ist lang vorbei. Das nennt man Kindheit, weil man kein Kind bleibt. Das war die schwerste Zeit, doch sie ist lang vorbei. Ich hatte das Gesicht meiner Mutter, oh ja. Deswegen sagten alle, ein süßes Mädchen hast du da. Doch ich war über diese Kommentare nicht so froh. Da kam der Punkt, an dem ich meine Hose runterzog und allen zeigte, dass ich ein Junge bin. Von da an wusste jeder, das ist kein normales Kind. Ich war ein böser Bengel, ich schlug die anderen Kinder und wollte in der ersten Klasse kleine Mädchen pimpern. Doch sie war nicht so weit voraus wie ich. Das ärgerte mich und so entdeckte ich das Wunder meines Schniedels. Ich hab ihn mal angefasst und spürte einen Drang. Er wuchs auf einmal richtig krass, bis ich zum ersten Mal das Weiße sah. Ab da war mir alles klar, ich bin ein Mann. Das war die Entdeckung in meiner Kindheit. Das erlebst du nur einmal, weil du kein Kind bleibst. Das nennt man Kindheit.